Danke dir, Pastor Gabriel. Preist den Herrn. Gott wirkt unter uns, nicht wahr? Und ich wünsche mir, dass ihr immer erwartungsvoll kommt, aufnahmebereit. Teilweise sind die Leute viel zu religiös, in einem negativen Sinne. Unsere natürliche Neigung ist es eben, religiös zu sein. Als Adam gegen Gott sündigte, deckte er sich selbst mit Feigenblättern zu. Keiner musste ihm beibringen, religiös zu sein. Er wusste es einfach, instinktiv. Aber Religion ist nicht dasselbe wie eine Beziehung zu Gott. Religion ist Teil deines Fleisches. Das Fleisch neigt zur Religiosität. Wusstest du, dass sogar der Teufel religiös ist? Er wird versuchen, dir ein falsches Bild von Gott zu vermitteln. Wie, dass Gott etwas von dir fordere, dass Gott hinter dir her sei, dass Gott immer an dir herummäkele, dass Gott mit dir unzufrieden sei. Dann stellst du dir Gott als einen zornigen Gott vor. Und manchmal wird dieses Bild noch dadurch verstärkt, dass wir einen Vater haben, der vielleicht immer schlecht gelaunt ist, immer etwas zu meckern hat, nie wirklich zufrieden ist. Oder eine Mutter, die genauso ist. Ich meine, matriarchale Kontrolle ist sehr stark, besonders hier bei uns in Singapur, nicht wahr? Sogar in Amerika gibt es den Spruch, wenn Mama nicht glücklich ist, ist niemand glücklich. Kennt ihr den? Wenn ich Leute dazu aufrufe, erwartungsvoll und aufnahmebereit in den Gottesdienst zu kommen, mögen einige einwenden, das ist ja egoistisch, nur zum Gottesdienst zu gehen, um zu empfangen. Was ist denn mit dem Dienst für den Herrn, Gott zu geben? Weißt du, tatsächlich ist das Beste, was man vor Gott tun kann, ich sage bewusst tun, zu empfangen. Denn was hast du schon? Wie kannst du dich anders als geistlich bankrott betrachten? Und selbst nachdem wir erlöst sind, wiedergeboren, hören wir nicht auf zu empfangen. Selbst wenn wir keine Sünder mehr, sondern eine neue Schöpfung sind, empfangen wir immer noch vom Herrn. Es gab eine Familie, die Jesus sehr am Herzen lag. Jesus erweckte den Bruder Lazarus von den Toten. Lazarus hatte zwei Schwestern, Martha und Maria. Und als Jesus ins Haus kam, war Marthas erster Gedanke ein Religiöser. Ich meine religiös im Sinne von, ich muss Gott gefallen, ich muss, versteht ihr? Und das klingt so gut, so edel. Aber das kommt erst hinterher, lieber Mensch. Er will nicht deine Hände, er will dein Herz. Er will nicht deine Energie und Anstrengung. Er will deine Hingabe. Und doch verpassen wir den Kern der Sache. Wie es im Buch der Sprüche heißt, gib mir, mein Sohn, dein Herz, nicht wahr? Und der Herr weiß, dass es auf das Herz ankommt. Das Herz ist das Zentrale, wenn du einen Gottesdienst feierst. Es sollte ganz Christus gehören. Ist das der Fall, wird es auch deine Hände beeinflussen. Es wird deinen Weg prägen. Es wird deinen Dienst formen. Dann wirst du nicht nur auf eine gewöhnliche Weise dienen, sondern dein Dienst wird herausragend sein. Er wird durch die Kraft des Heiligen Geistes getragen sein. Als Jesus also ins Haus kam, war die natürliche Reaktion, besonders für uns Asiaten, wenn jemand zu Besuch kommt, in die Küche zu gehen, etwas Leckeres zu finden, besonders wenn der Besuch unerwartet erscheint, nicht wahr? Das Erste, was wir machen, wenn wir uns treffen, was sagen wir da? Vor allem in Asien. Hast du schon gegessen? Oder? Wir fragen nicht, hast du Zeit mit Jesus verbracht? Bevor du zu mir gekommen bist, es ist wichtiger, Zeit mit ihm als mit mir zu verbringen. Aber zuerst essen wir, richtig? Nun, die Schwester ging in die Küche, genauer gesagt die ältere Schwester, Martha. Sie bereitete das Essen zu. Das ist vollkommen in Ordnung. Du kannst dienen, das ist kein Problem. Aber du weißt ja, was dann passierte, oder? Sie kam zurück. Und was machte die andere Schwester, Maria? Sie saß zu Jesu Füßen. Als Martha sich daraufhin bei Jesus beschwerte, sagte er ihr, eins ist notwendig. Im Griechischen wird dieses eins besonders betont. Von dieser einen Sache ist die Rede. Es ist notwendig, diese eine Sache zu haben. Also, was ist diese eine Sache? Die Schwester saß zu Jesu Füßen und empfing einfach nur. Die Bibel berichtet, dass sie seinem Wort lauschte und es aufnahm. Ihm lauschte, der die Sterne an ihren Platz geworfen hat. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Wir sind alle von ihm gemacht. Als wir im Mutterleib waren, sagt der Psalmist, ich bin erstaunlich und wunderbar gemacht. Wunderbar sind deine Werke. Und meine Seele erkennt das wohl. Amen. Er ist es, der alle Diamanten, das Gold und die Saphire in die rauen Felsen gelegt hat, damit der Mensch sie ausgraben und finden kann. Er ist es, der alles geschaffen hat. Er ist so erfüllt. Er ist so voll. Und vor allem ist er so überwältigend, ja überfließend mit Liebe, wenn ich das so sagen darf. Seine Liebe reicht nicht nur aus, seine Liebe ist überschwänglich. Deshalb hat er den Menschen erschaffen, damit dieser seine Liebe empfangen kann. Er hat uns nicht dafür gemacht, dass wir ihn lieben. Später fordert das Gesetz zwar von uns, ihn zu lieben, aber daran sind selbst die Besten gescheitert. David ist gescheitert. Amen. Wir können nicht lieben, solange wir nicht wissen, dass wir zuerst geliebt wurden. Und Gott wusste das. Deshalb gab er das Gesetz nicht, um uns gerecht zu machen, sondern um uns unsere Mängel aufzuzeigen. Dass wir erkennen, dass wir das, was Gott von uns verlangt, nicht tun können. Also Gott schuf den Menschen, um all seine Liebe und all das, was er für uns getan hat, zu empfangen, damit wir es genießen können. Stell dir vor, du baust ein Haus. Nur so zum Spaß, okay? Stell dir vor, du könntest in Singapur ganz einfach ein Haus bauen. Na gut. Lass deiner Fantasie freien Lauf. Ich rede darüber und du sagst, aber du weißt nicht, wie es heutzutage ist. Okay, Schwester, okay, Bruder, Entschuldigung. Lasst uns das einfach vorstellen, okay? Du baust ein neues Haus, aber nicht eins, in dem du selbst leben willst. Du baust es für deine Kinder. Nicht für die Kinder anderer Leute, sondern für deine eigenen Kinder. Du hast ein anständiges Sparbuch. Und das ist für dich und für deine Kinder. Wenn du älter bist, sogar für die Kinder deiner Kinder. Du freust dich darauf, all das Gute, das du hast, deinen Kindern zu geben. Und wir, die wir uns als liebevolle Ehemänner und verantwortungsbewusste Väter sehen, wenn wir den Urlaub planen, an wen denken wir? An unsere Liebsten, oder? Oft sorgst du selbst im Urlaub dafür, dass sie gut sitzen. Du sorgst dafür, dass sie den besten Platz haben. Du sorgst dafür, dass, wenn Hähnchen serviert wird, das größte Stück an den Jungen oder das Mädchen geht, das du liebst. Deine Kinder, deine Frau. Deine Frau bekommt ein größeres Stück. Und alle Männer sagen? Ich rede von liebevollen Ehemännern, liebevollen Vätern. Mir haben solche Männer erzählt, dass sie sich im Urlaub um alles kümmern. Der Urlaub ist mehr für die Kinder und die Frau gedacht. Die Männer sind die ganze Zeit damit beschäftigt, aufzupassen. Sie sind ständig damit beschäftigt, sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist. Ich weiß, dass es oft die Frau ist, die das macht. Und die Frauen sagen, dieses Mal ist euer Amen lauter als das der Männer. Aber so ist es, oder? Und wir tun all das für unsere Kinder, damit sie Freude daran haben. Zeigen sie ihre Dankbarkeit in einem Maße, das all den guten Dingen entspricht, die wir für sie tun? Nein, Kinder müssen erst lernen, Danke zu sagen. Das ist nicht etwas, was ihnen von Natur aus leicht fällt. Amen. Für Menschen ist es natürlich, keine Dankbarkeit zu zeigen, sondern sich zu beschweren. So ist es nun mal. Also lernen wir etwas über unsere menschliche Natur, damit wir uns besser verstehen. Und hier kommt die gute Nachricht. Deine sündhafte Natur wurde am Kreuz mitgekreuzigt. Und wir sollen das auch so sehen und nach unserer neuen, geistlichen Natur leben. Letzte Woche haben wir über die Auferstehung gesprochen. Unser Herr Jesus ist vor 2000 Jahren leiblich von den Toten auferstanden und in eine zeitlose Dimension eingetreten, in der er nie wieder sterben wird. Diese Dimension ist der Ort, für den wir alle erschaffen wurden. Denn alles auf dieser Erde ist vergänglich. Alles, was du sehen, berühren oder fühlen kannst, ist zeitlich begrenzt. Es hat ein Verfallsdatum. Alles ist der Vergänglichkeit unterworfen. Die Dinge hingegen, die unsichtbar sind, die sind wirklich. Sie sind real. Das wahre Du, dein geistliches Wesen, wird ewig leben. Deshalb muss es einen Ort geben, der dich aufnimmt. Wenn dein Herz aufhört zu schlagen, lebt dein geistlicher Mensch weiter. Es geht darum, wo du dann bist, okay? Ist das eine Sportübung, Pastor? Nein, das ist als Veranschaulichung gedacht. Diejenigen, die diese Predigt nur als Audio hören, sind jetzt etwas verwirrt. Deshalb muss es ein ewiges Zuhause für uns geben. Als Gott dem Menschen den Lebensatem einhauchte, wurde der Mensch zu einem geistlichen Wesen. Der Mensch wird ewig leben. Amen. Jedes Mal, wenn wir vor den Herrn treten, ist seine größte Freude, genau wie bei deinen Kindern, zu sehen, dass du seine Gaben genießt. Deine Freude als Vater oder Mutter besteht darin, zu sehen, dass die Kinder genießen, was du gekocht hast, dass sie schätzen, was du gekauft hast, dass sie wertschätzen, was du aufgegeben hast. Sie verstehen vielleicht nicht das volle Ausmaß deines Opfers, aber deine Freude liegt darin, zu sehen, wie sie das genießen, was du getan hast. Deshalb tut es weh, wenn sie sich nicht bedanken, wenn sie das Essen wegschieben, für das du so viel Zeit und Mühe investiert hast. Du hast Rezepte gelernt und schließlich ein so tolles Gericht auf den Tisch gezaubert, und dann mögen sie es nicht. Das tut weh. Es tut schon weh, wenn der eigene Mann nur ein Hm abgibt. Wie ist das Essen heute? Hm. Lässt er nur ein Hm fallen, dann weißt du, wie es läuft. Amen. Mach doch mal den Mund auf, Bruder. Bedank dich. Und nebenbei, es gibt Studien, und das sind keine christlichen, sondern wissenschaftliche. Ich habe da eine von der Harvard-Universität gesehen. Sie besagt, dass Menschen, die optimistisch und dankbar sind, länger leben. Eine Gruppe von Leuten wurde über einige Jahre beobachtet. Und dabei hat man festgestellt, dass Optimisten, die dankbar sind, die das Positive sehen, statt ständig das Haar in der Suppe zu suchen, länger leben. Sie haben eine längere Lebenserwartung als Pessimisten. Diese Studie, vielleicht stelle ich sie eines Tages vor, lief über viele Jahre. Die Teilnehmer waren verschiedenster Herkunft und Ethnien. Diese Menschen wurden über Jahre hinweg in dieser Harvard-Studie begleitet. Dabei wurde festgestellt, abgesehen von körperlicher Aktivität und der genetischen Veranlagung bestimmter Ethnien, dass der Optimismus wirklich ausschlaggebend ist. Und Dankbarkeit, ein dankbares Herz. Frag dich mal selbst, warum du so schnell dabei bist, Fehler zu suchen. Kaum ist Pastor Prince auf der Bühne, hast du schon etwas auszusetzen. Du hast irgendwas gefunden, die Haare oder sonst was, das Gesicht. Warum nur? Warum sind wir so? Du kommst an einen Ort, auf den du dich schon lange gefreut hast, um Urlaub zu machen, und das Erste, was du suchst, ist irgendetwas im Hotelzimmer, das dir nicht passt. Wie wär's mal mit den vielen guten Dingen? Der Tatsache, dass du überhaupt dort bist. Dann bist du ein glücklicher Mensch. Und wenn du glücklich bist, dann ist es auch dein Körper. Er reagiert mit Gesundheit und Wohlbefinden. Denn Unwohlsein ist der Anfang von Krankheit. Wenn du das verstehst, bist du auf dem besten Weg zum Glück. Dann bist du auf dem besten Weg zum Segen. Aber hör zu, gib nicht der Person die Schuld, die du kritisierst. Gib nicht dem Gegenstand die Schuld, den du kritisierst. Gib nicht dem Land die Schuld, das du kritisierst. Nicht der Regierung, die du kritisierst. Schieb die Schuld nicht auf alle anderen, außer auf dich selbst. Frag dich, warum du so schnell dabei bist, Fehler zu suchen. Die Israeliten sahen bei Tag die Wolkensäule und bei Nacht die Feuersäule. Gott versorgte sie mit Himmelsbrot, das Brot der Starken, wie ein Psalmist es nennt. Und trotzdem murrten sie. Bei jedem Schritt auf ihrem Weg murrten sie. Und die Folgen waren katastrophal. Sie starben in der Wüste. Die Bibel berichtet, dass ihre Leichen in der Wüste verstreut lagen. Was will uns Gott mit dieser Lektion sagen? Die Hauptsünde war nicht, dass sie Ehebruch begingen. Es gab einen Vorfall mit den Frauen von Moab. Das war einmal in der Zeit von Balak und Bileam. Und was sonst? Was taten sie noch? Einmal betrieben sie Götzendienst in der Wüste. Das goldene Kalb. Aber was noch? Ihre ständige Sünde war das Murren, Murren, Murren. Amen. Wenn du kannst, sag einfach mal Danke. Häufig bedanken wir uns nicht bei Menschen, von denen wir meinen, dass das, was sie für uns tun, ja sowieso ihre Aufgabe sei. Das ist das Problem. Der Tankwart zum Beispiel. Wenn du tankst, sag ihm Danke und behandle ihn für einen Moment wie einen Menschen. Gib ihm Trinkgeld. Sag ihm, holen Sie sich einen Kaffee. Mit einem freundlichen Lächeln. Amen. Wir bedanken uns nicht bei den Leuten, die uns bedienen. Der Mann, der deinen Tisch im Imbiss räumt. Bedankst du dich bei ihm? Dankeschön. Gib ab und zu mal was. Wir müssen lernen zu empfangen und Danke zu sagen. Martha kam also aus der Küche und beschwerte sich bei Jesus. Herr, ist es dir egal, dass meine Schwester mich allein lässt? Immer wenn ich sowas sage, fällt mir ein Lied ein. Okay, ich weiß nicht, ob es aus der Welt der Kirchenlieder oder aus der Welt der weltlichen Musik kommt. Es ist, als gäbe es zu allem ein Lied. Jedenfalls sagt sie, ist es dir egal, dass meine Schwester mich allein lässt? Ich gebe dir die Schuld. Ist es dir egal? Du kümmerst dich nicht. Meine Schwester, sie kümmert sich nicht. Ich bin die Einzige, ich bin allein. Das ist der Schlüssel zur Depression. Denk den ganzen Tag nur an dich selbst, ja. Gib allen anderen die Schuld, dann wirst du garantiert depressiv. Amen. Und weißt du, wer dann unglücklich ist? Nur du. Das erinnert mich an ein weiteres Lied. Okay, wie auch immer. Jesus sagte zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Machst du dir viele Sorgen? Wir denken, dass es unser Recht ist, uns Sorgen zu machen. Aber Jesus sagt, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Das finde ich klasse. Es ist so, als würde Jesus sagen, sie hat das Beste gewählt. Ich finde das toll. Und niemand wird es ihr wegnehmen, weder der Teufel noch die Schwester. Auch wenn sie die Ältere ist, das ist dann eben Pech. Sie hat das Beste gewählt. Es muss bewusst gewählt werden. Gott wird es dir nicht aufdrängen. Jeden Tag hast du die Gelegenheit, dich hinzusetzen und seine Hilfe anzunehmen. Als ich meine ersten Schritte im christlichen Glauben machte, wurde mir beigebracht, meine stille Zeit zu haben. Später fragten sie mich dann, wie war deine stille Zeit? Ich so, es war sehr still. Ich wusste nicht, was ich zu Gott sagen sollte. Als Teenager, nachdem ich wiedergeboren war, konnte ich zwar reden, stotterte aber in der Klasse. Mit meinen Freunden konnte ich reden, aber während der stillen Zeit war es einfach zu still. Ich sprach nicht mit Gott. Ich wusste nicht, was ich zu Gott sagen sollte. Und man sagte mir, es geht darum, dass Gott zu dir spricht. Aber er sprach nicht mit mir. Es war sehr still. Ich hatte die Schlüssel noch nicht. Ich hielt die stille Zeit, empfing aber nichts. Ich ging nicht dorthin, um vom Herrn zu empfangen. Ich kam nicht vor den Herrn, um seine Liebe zu empfangen. Eigentlich will der Herr dich lieben. Wie ich schon mehrfach erwähnt habe, ich habe eine ältere Tochter. Sie wurde genau zur Zeit des Frühregens in Israel, im November geboren. Und ich habe ein zweites Kind, einen Sohn. Meine Tochter wurde im Frühregen, buchstäblich im November geboren, und mein Sohn wurde im März, zur Zeit des Spätregens, geboren. Das sind die beiden Hauptregenzeiten in Israel. Und ich sage ihnen immer, Frühregen, Frühregen. Sorry, Frühregen, Spätregen, ja? Beide symbolisieren etwas. Und ich glaube auch, dass mein Leben mit euch zusammenhängt. Vielleicht habe ich euretwegen Kinder bekommen. Es hängt nicht von meinen Bestrebungen ab, sondern hat mit euch zu tun. Ich habe eine ältere Tochter, damit die von euch, die ältere Kinder haben, nicht sagen können, ach, Pastor Prince, du hast doch keine Ahnung, wie das ist, einen Teenager zu haben. Du hast nur einen kleinen Jungen. Du kannst nicht wissen, wie es ist, einen jungen Erwachsenen zu haben, der arbeitet und Verantwortung zeigen sollte. Ich mache gerade all das durch. Ich weiß, wie das ist. Amen. Bis hin zum Studium, ja, ich weiß. Ich weiß, was funktioniert und was nicht. Manche sagen, ach, Pastor Prince, du hast es wohl schon vergessen. Jetzt ist Jessica schon in ihren 20ern und du hast vergessen, wie es ist, ein kleines Kind zu haben und all das. Ich weiß es. Daher glaube ich auch, dass mein Leben wegen euch so verläuft. Aha. Wenn ihr also noch mehr junge Eltern mitbringt, die gerade erst geheiratet haben, bekommt Wendy vielleicht bald ein Baby. Amen. Ja, und das steht übrigens in der Bibel. Das Leben eines Pastors ist kein Leben für sich selbst. Gott gestaltet das Leben eines Pastors so, dass es sowohl als Zeugnis für die anderen dient, als auch die anderen segnet. Wir sind hier, um von Gott gebraucht zu werden. Das bedeutet das englische Wort für Prediger, Minister, Diener. Selbst Jesus kam und sagte, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Also dienen wir unseren Kindern und unseren Frauen hauptsächlich mit Worten. Denn so können wir vieles für sie tun. Ich weiß, wir können noch viele andere Dinge tun, wie Opfer bringen und so weiter. Das sind Taten. Aber eine der Hauptformen, wie Liebe sich äußert, ist tatsächlich durch Worte. Deine Kinder brauchen deine Worte. Deshalb ist Danksagung eines der besten Dinge, die wir tun können. Wir neigen dazu, uns zu beschweren. Wir haben diese Neigung. Warum war Martha um so viele Dinge besorgt? Weil sie das eine nicht tat. Sie setzte sich nicht zu Jesu Füßen und war nicht mit ihm beschäftigt. Sie war nicht darauf ausgerichtet zu sagen, ich bin hier, um deine Liebe zu empfangen. Oder ich freue mich auf meine stille Zeit mit dem Herrn, denn das ist die Zeit, wo ich seine Liebe empfange. Ich kann es kaum erwarten, Zeit mit ihm zu verbringen. Manchmal bin ich mit Leuten zusammen, die ich schätze und liebe, aber ich möchte mich lieber zurückziehen und Zeit mit dem Herrn verbringen. Es gibt solche Momente, denn ich weiß, dass ich dort bedingungslose Liebe empfange. Meine Freunde, so sehr ich sie auch schätze, lieben mich nicht immer unbedingt bedingungslos. Ihr liebt mich, weil ich zu euch predige. Es ist bedingt, bedingt. Wenn ich nicht predige, liebt ihr mich nicht. Nein, Pastor, einige von uns werden dich trotzdem lieben. Möge eure Zahl wachsen. Alle in der ersten Reihe, merkt euch das. Also, du hast zwar diese Neigung, aber wenn du Christ bist, ist in dir auch ein neuer Mensch. Dein neuer Mensch ist sehr schnell darin, etwas Schönes zu entdecken. Ich habe das schon mal erzählt, aber für diejenigen, die es noch nicht gehört haben, dies kommt nicht aus der Bibel, aber es stammt aus einer christlichen Schrift, die sehr weit zurückreicht. Es sind sogenannte apokryphe Lehren, Schriften über Jesus. Johannes selbst sagte, dass Jesus viele Dinge tat, sehr viele Dinge. Wenn alles, was Jesus tat, niedergeschrieben würde, alle Wunder, die er vollbrachte, aufgezeichnet würden, dann würden selbst alle Bücher auf der Welt nicht ausreichen, um zu beschreiben, was er getan hat. Man denke nur mal daran, wie bedeutungsvoll jede seiner Taten gewesen ist. Eine einzige Tat füllt schon viele Bücher. Und die Bücher werden immer noch geschrieben, basierend auf seinen 3,5 Jahren öffentlichen Wirkens. Also, was geschrieben steht, dient zu unserem Nutzen. Nun, diese alte Geschichte über Jesus spricht mich an, obwohl sie nicht in der Bibel ist. Sie handelt von einer Menschenmenge, die sich versammelt und alle möglichen abscheulichen Dinge sagt über das, was sie betrachten. Sie schauen alle hinunter und äußern schreckliche Dinge. Einige halten sich sogar die Nase zu. Und sie schauen mit einem Ausdruck des Horrors auf das, was sie da sehen. Und langsam bemerkt die Menge jemanden im Hintergrund und erkennt, dass es Jesus ist. Und sie machen ihm Platz. Und dann schauen sie ihn an. Es herrscht Stille. Und Jesus kommt und schaut in die Grube, in die sie alle schauen. Und dort liegt ein toter Hund. Schrecklich, der Hund ist brutal zugerichtet und tot. Fliegen schwirren überall herum. Einige Leute spucken auf den Hund. Doch als sie Jesus sehen, werden sie alle still und schauen ihn an, um zu sehen, was er dazu sagt. Und Jesus schaut hinunter und dann sagt er, Perlen waren nie weißer als diese Zähne. Also als der Hund da lag, waren seine Zähne freigelegt. Und er sagte, dass die Perlen nie weißer waren als diese Zähne. Er fand etwas Gutes zu sagen. Ich empfinde diese Geschichte als eine, die meines Herrn würdig ist. Amen. Wir haben die Tendenz, das Schlechte zu sehen, wohingegen die Tendenz des Himmels ist, das Gute zu suchen. Genau deshalb ist Jesus gekommen und für deine Sünden am Kreuz gestorben, damit die Sünde nicht mehr das Thema zwischen dir und Gott ist. Es ist eine abgeschlossene Angelegenheit. Gott möchte, dass du verstehst. Er sieht dich nicht durch die Linse all deiner Fehler. Immer wenn du sagst, oh nein, ich habe gerade eben mit meiner Frau gestritten. Jetzt komme ich zu Gott, weil ich verzweifelt seine Gunst brauche. Mein Chef hat mich gerade angerufen und mir gesagt, dass die Deadline vorgezogen wurde. Ich brauche Gottes Hilfe und Weisheit. Mann, ich hätte jetzt nicht mit meiner Frau streiten sollen. Was beschäftigt dich durch solche Gedanken? Nicht seine Liebe, nicht seine Güte. Du denkst nicht an das, was Jesus am Kreuz getan hat. Oder an das, worüber Pastor Lawrence gerade beim Abendmahl gesprochen hat. Jede Woche erinnert er uns daran, dass Jesus für unsere Vergehen verwundet wurde. Er wurde wegen unserer Missetaten zerschlagen. Jeden Sonntag sagt er uns, durch seine Wunden sind wir geheilt. Und doch vergessen wir das immer wieder. Weißt du, warum das so ist? Als Jesus beim Abendmahl sagte, Gott wird durch den Sohn des Menschen verherrlicht und dieser durch Gott. Wann hat Jesus das gesagt? Kurz nachdem er das Brot für Judas eintunkte und ihm gab. Das war die größte Liebesgeste. Nach jüdischer Tradition, wenn du deinen Bissen in die Schüssel tunkst und ihn jemandem gibst, dann ist das derjenige, den du am meisten liebst. Das ist derjenige, den du am meisten wertschätzt. Nein, nicht wertschätzt oder ehrst, sondern am meisten liebst. Man kann nicht Judas Tat ehren. Judas war dabei, Jesus für 30 Silberstücke zu verraten. Es war alles in der Bibel prophezeit, sogar der Verrat, sogar die 30 Silberstücke. Also gab Jesus ihm das Brot und sagte zu ihm, was du tun musst, tu es schnell. Und in der Bibel steht, dass er den Abendmahlsaal verließ. Und es ist so bezeichnend. Sie erzählt uns, und es war Nacht. Es war Nacht. Also war es für Judas geistlich gesehen Nacht. Er trat in die Dunkelheit. Und Jesus wusste, wohin er ging. Aber die Apostel wussten es alle nicht. Die Jünger verstanden es nicht. Die Jünger dachten, weil Judas der Schatzmeister war, dass er deshalb das Geld genommen hatte. Und als Jesus sagte, tu, was du tun musst, tu es schnell. So souverän. Jesus ist einfach souverän, oder? Er sagt ihm, du wirst mich verraten, mach es schnell. Er wusste es. Ich liebe es, wie das Kapitel beginnt. Dort steht, Jesus, da er wusste, dass er vom Vater gekommen war und zum Vater zurückkehrte, legte seine Kleider ab und wusch den Jüngern die Füße. Einschließlich Judas' Füße, denn Judas war immer noch da. Und erinnert ihr euch noch, was Petrus sagte, als Jesus seine Füße waschen wollte? Herr, du kannst doch meine Füße nicht waschen. Wie kannst du meine Füße waschen? Aber der Herr erwiderte, wenn ich deine Füße nicht wasche, okay, all das steht in der Bibel. Ihr schaut mich an, als ob ich euch die Bibel zeigen muss, damit ihr wenigstens das Gefühl habt, dass es tatsächlich drin steht. Johannes 13. Vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und während des Mahls, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, es ist interessant, dass Judas Iskariot eigentlich Juda ist. Sein Name ist eigentlich Juda. Das hier ist nur die griechische Form. Auf Griechisch sagte man Judas, aber es heißt eigentlich Juda. Juda Iskariot. Isch bedeutet Mann. Kariot ist wie Kirjat, Kirjat Jearim. Es kommt von dem Wort Kirjat, Stadt. Juda, der Stadtmensch. Es ist, als hätte die ganze Stadt, die ganze Nation ihren Messias zurückgewiesen. Also Judas Iskariot würde ihn verraten. Da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Damals war es die unterste Aufgabe eines Dieners, den Gästen die Füße zu waschen. Sie waren in einem Obergemach, wo sie das Passafest feiern wollten. Und tatsächlich, gleich nach diesem Ereignis wurde Jesus verhaftet. In der Bibel steht, dass Jesus kurz vor dem Passafest vom Abendessen aufstand, einen Schurz nahm und sich umgürtete. Aber davor, beachte, wie es formuliert ist. Da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging. Siehst du das? Ich liebe das. Stand er vom Mahl auf. Er wusste, er konnte auf den Vater vertrauen. Er war in sich selbst sicher. Der Vater hatte ihm alles gegeben. Er war die stärkste Persönlichkeit in diesem Raum im Obergemach. Das finde ich großartig. Weißt du, es braucht den Stärksten, um sich am tiefsten zu beugen. Wir sagen oft, ich demütige mich. Kumpel, du liegst bereits flach am Boden. Du bist bereits gedemütigt. Es braucht den Höchsten, um sich selbst zu demütigen und erniedrigen zu können. Für uns, wenn wir die Wahrheit erkennen, ist es egal, was wir erreicht haben. In Gottes Augen sind alle Menschen gleich. Viele begreifen das nicht. Als Adam sündigte, fielen wir alle. Weiter unten können wir gar nicht sein. Gott möchte, dass wir demütig sind. Ja, Demut bedeutet, dass wir anerkennen, dass wir alles, was wir haben, Gott verdanken. Es kommt von ihm und dafür sind wir zutiefst dankbar. Das begeistert mich. Jesus wusste, dass er alles vom Vater hatte, dass er dort der Stärkste und Reichste war und dass er alles von Gott, seinem Vater, bekommen hatte. Er stand vom Essen auf, verneigte sich und wusch den Jüngern die Füße. So sehr liebt dich der Herr. Mit all seiner Macht dient er dir, reinigt dich von deinen Verfehlungen und Sünden. Er nutzt seine Macht, das finde ich großartig. Denn du musst eines verstehen. Du sagst vielleicht, oh Pastor, er führt das körperliche Ritual des Fußwaschens ein. Nun, ich habe nichts gegen ein buchstäbliches Fußwaschen, okay? Bitte lies nichts Falsches in meine Predigt hinein. Aber mir geht es hier um die geistliche Bedeutung dessen, was Jesus tut. Denn ich sage dir dies, ich glaube nicht, dass Jesus das alles lehrte, um ein physisches Fußwaschen einzuführen. Ich sage dir, warum. Haben sie das in der frühen Kirche praktiziert? Ja, aber ich glaube, sie taten das in dem Wissen, dass es symbolisch war, okay? Ich will erklären, warum es symbolisch ist. Bemerkten die Jünger es, als Jesus die Wasserschüssel nahm und ihre Füße wusch? Wenn ich deine Füße wasche, kannst du das bemerken? Kannst du feststellen, dass ich deine Füße berührt habe? Natürlich, das bemerkst du doch, oder? Aber schau mal, was Petrus zu Jesus sagt. Herr, du wäschst meine Füße? Was antwortete Jesus? Was sagte Jesus zu Petrus? Was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Natürlich verstand Petrus, dass Jesus seine Füße waschen wollte. Also offensichtlich geht es nicht um das Physische. Er tut etwas, das eine geistliche Bedeutung hat. Eine kraftvolle, tiefe und bewegende Wahrheit. Er sagt ihnen, was ich jetzt tue, ja, er tut es körperlich, aber was ich jetzt tue, verstehst du noch nicht, aber du wirst es später verstehen. Mit anderen Worten, das Ganze ist symbolisch. Die Tatsache, dass der Vater ihm alles gegeben hat, dass er vom Abendmahl aufstand, und das Abendmahl symbolisiert das Kreuz. Er starb an diesem Kreuz, wo der Vater sagt, dass Gott in ihm verherrlicht ist und er in Gott. Denn die Herrlichkeit Gottes zeigt sich am vollsten wo? Am Kreuz. Denn am Kreuz kommt alles zur vollen Entfaltung, zum Äußersten und Größten. Die Sünde der Menschen. Nie zuvor gab es eine größere Sünde, als die vollkommene Güte zu verwerfen, die auf die Erde kam, um Kranke zu heilen, Aussätzige zu reinigen, taube Ohren zu öffnen, Blinden das Sehen zu ermöglichen, all das Gute einfach zurückzuweisen. Nicht nur das, sie haben ihn sogar zu einem schändlichen, grausamen und qualvollen Tod am Kreuz verurteilt. So zeigt sich die Sünde des Menschen in ihrer vollsten Größe gegenüber der vollkommenen Güte. Am Kreuz sieht man, wie die Macht Satans in ihrer vollen Wucht zur Geltung kommt. Er konnte Menschenmassen dazu verleiten, zu sündigen und seinem Willen zu folgen. Und auch heute noch ist er in der Welt aktiv und verführt Menschen zur Sünde gegen denjenigen, der sein Leben für sie gegeben hat. Am Kreuz sieht man die Verherrlichung Gottes. Aber warum? Weil all seine Eigenschaften, seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, seine unbeugsame Gerechtigkeit dort voll zum Tragen kommen. Denn wenn Gott in seiner Gerechtigkeit nachgeben würde, würde die ganze Welt zusammenbrechen. All das wird am Kreuz vollkommen erfüllt. Dort wurde Gottes vollkommene Gerechtigkeit umgesetzt. Seine Gerechtigkeit, seine perfekte Gerechtigkeit wurde am Kreuz erfüllt, sodass Gottes Gerechtigkeit zufriedengestellt wurde. Jetzt aber sehen wir etwas Wunderbares. Wir sehen diesen außergewöhnlichen Menschen. Wir sehen die Geschichte von Bethlehem, Nazareth, und die Geschichte am Ufer des Sees Genezareth. Dort wurde dieses kleine Baby, das auf diese Welt kam, um ein Mensch zu werden, erwachsen. Und dann sehen wir dort den vollkommenen Menschen. Den Menschen in seiner größten Güte, in seiner perfekten Güte. Vergiss nicht, er kam als Mensch. Er war dort als Mensch. Noch nie zuvor haben wir einen Menschen mit einer solch vollkommenen Güte und Liebe gesehen. Er liebte seinen Vater und gehorchte ihm, auch wenn es ihn am Kreuz das Äußerste kostete. Am Kreuz wurde Gottes unendliche, bedingungslose, unsterbliche und ewige Liebe für dich und mich deutlich. Dort sehen wir, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Das geschah am Kreuz. Wenn wir doch 1000 Zungen hätten, um auszudrücken, dass alles am Kreuz erfüllt wurde. Es gibt ein levitisches Opfer, das Brandopfer. Wenn sie das Lamm bringen und es töten, besprengen sie den Altar mit dem Blut. Sie besprengen den Altar mit dem Blut, ja? Was bedeutet das? Der Altar steht für Gottes Ansprüche an den Menschen. Im Alten Testament legt man auf den Altar, was Gott von einem verlangt. Blut rund um den Altar bedeutet, dass das Blut Jesu am Kreuz alle Ansprüche Gottes an Heiligkeit und Gerechtigkeit an dich und deine Familie vollständig erfüllt hat. Genau deshalb kann Gott uns Menschen trotz all unserer Sünden heute annehmen. Es ist nicht so, als würde Gott sagen, ich will deine Sünden bewusst nicht sehen, ich will diesen Geruch nicht riechen, ich akzeptiere dich einfach so, von Weitem. Nein, so ist es nicht. Hier geht es nicht um Mitleid, verstehst du? Die Bibel nutzt die Sprache eines Gerichts. Gott handelt gerecht und rechtschaffen, wenn er dich für gerecht erklärt. Weshalb ist es gerecht? Wegen dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Und genau deswegen hat Gott Jesus von den Toten auferweckt, als Beweis dafür, dass du für gerecht erklärt wurdest. Weil die Sünde, die dieser vollkommene Mensch auf sich nahm, nicht seine eigene war. Umgekehrt ist die Gerechtigkeit, die du und ich heute besitzen, nicht unsere eigene. Dieser göttliche Austausch hat am Kreuz stattgefunden. Amen. Ihr wisst, ich werde das Kreuz, das Evangelium weiterpredigen, bis Jesus mich zu sich holt. Ihr müsst da sitzen und immer wieder zuhören. Es ist eure Nahrung. Es ist euer Leben. Es ist eure Gesundheit. Es sind eure Lebensjahre. Amen. Also, Jesus wusch den Jüngern die Füße. Aber er sagte, was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Es handelt sich also um eine geistliche Reinigung, oder? Eine geistliche Reinigung. Denn später, im selben Raum, im selben Obergemach, sagte er, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Johannes 15. Dort sagte er, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Was hatte er ihnen gerade gesagt? War es ein Gesetz, eine Forderung? War es etwas, das korrigieren sollte? War es eine Zurechtweisung? Nein, all diese Dinge haben ihren Platz, aber was ist das Wort, das die Jünger reinigt? Er hatte gerade die Verse 1 und 2 beendet, in denen steht, ich bin der Weinstock, ihr seid, nicht ihr werdet sein, nicht versucht zu sein, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Schaut man sich einmal einen Weinstock an, ist er ganz anders als ein Baum. Ein Weinstock hat nämlich keinen Stamm. Er besteht ganz aus Ästen. Mit anderen Worten, die Äste bilden den Weinstock. Hast du schon mal eine Kletterpflanze gesehen? Du musst ein Ranggerüst haben und das Ranggerüst ist normalerweise wie ein Kreuz, oder? Also der Weinstock, die Weinrebe, sie wächst so. Sie windet sich um das Gerüst, weil sie keinen Stamm hat. Sie hat keinen Stamm. Die Äste bilden den Weinstock. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Verstehst du, wie eng die beiden miteinander verbunden sind? Als er diese Worte gebrauchte, ich bin der Weinstock, ich bin der echte Weinstock, ihr seid die Reben, da vermittelte er ihnen, ihr seid so sehr ein Teil von mir. Als er von den Toten auferstand, tat er das nicht allein. Als er kam, kam er allein, geboren als Baby. Aber als er diese Erde verließ, waren wir alle in ihm. Er hat die Gemeinde ins Leben gerufen und die Gemeinde ist kein Gebäude. Es sind die Herausgerufenen, Teilhaber der göttlichen Natur. Ihre Sünden sind vergeben. Gott rechnet sie ihnen nicht an. Und der ganze Zweck, das habe ich schon erwähnt, ist, dass Gott dich ansieht, ohne dass deine Sünden auf dir lasten. Selig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Bringt dich das dazu, sündigen zu wollen? Nein. Denn wenn du weißt, dass dir keine Sünde angerechnet wird, auch wenn du sündigst, und du weißt es, weckt das in dir nicht den Wunsch zum Sündigen. Im Gegenteil, es lässt dich denjenigen lieben, der dich so liebt, dass er dich immer noch so betrachtet, als hättest du nie gesündigt. Petrus leugnete Jesus dreimal und verfluchte und schwor dabei. Jesus wurde von den Pharisäern gefangen. Ich sollte nicht sagen gefangen, er ließ es zu, dass er gefangen wurde. Und Petrus leugnete, ich kenne diesen Mann nicht, und das mit Fluchen und Schwören. Und doch war das allererste Wort, das Jesus dem Engel gab, wenn die Frauen kommen, gib ihnen diese Nachricht. Geht und sagt es meinen Jüngern und Petrus. Geht und sagt es ihnen und Petrus. Und Petrus. Er sagte nicht, und Bartholomäus. Was ist mit Judas, Pastor Prinz? Oh, zu diesem Zeitpunkt hatte er sich bereits erhängt. Wenn er nur noch ein paar Stunden gewartet hätte, Jesu Kreuzigung hätte seine Kreuzigung werden können und ihm wäre vergeben worden. Aber leider wartete er nicht auf das Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hätte er nur gewartet, sich selbst umzubringen, ist eine der extremsten Formen von Selbstgerechtigkeit. Okay, lieber Zuschauer, du hast kein Recht dazu. Du gehörst dir nicht selbst. Du wurdest für einen hohen Preis erkauft. Und was für ein Preis? Es ist nicht das Blut vom Erzengel Gabriel oder Michael oder einem von ihnen. Nein, es ist das Blut von Gottes eigenem Sohn. Also, Jesus wusch den Jüngern die Füße und das ist eine geistliche Handlung. Was bedeutete diese Handlung? Petrus sagte, du darfst mich nicht waschen. Aber Jesus sagte, was ich gerade mache, das verstehst du noch nicht. Also meint er offensichtlich das Geistliche. Weiter. Petrus spricht zu ihm, auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Manche behaupten, das symbolisiere die Erlösung. Er sagt, sonst hast du keine Gemeinschaft mit mir. Aber bei der Erlösung hätte er in mir gesagt. Hier steht nicht das griechische Wort en, also in. En ist das griechische Pendant für in. Aber hier ist es das Wort meta, das mit bedeutet. Mit anderen Worten, du kannst nicht mit mir gehen. Du bist gerettet, du bist wiedergeboren. Aber wenn du erfolgreich mit mir das Leben bestreiten möchtest, als enger Partner, brauchst du die Fußwaschung. Es geht nicht mehr um das Waschen mit dem Blut, sondern um das Waschen der Füße. Denn wenn Jesus vom Abendmahl aufsteht, symbolisiert das die Auferstehung. Er gibt uns eine Ahnung davon, was er heute im Himmel für uns tut. Er wartet darauf, dass du deine schmutzigen Füße, deinen schmutzigen Weg in seine Hände legst. Du magst dich fragen, wie kann ich das tun? Wie kann der Herr der Herrlichkeit meine schmutzigen Füße nehmen? Und genau das möchte er. Er möchte dich auf diese Weise lieben. Kennst du das, wenn du ein Kind hast, das du liebst, und eines der Dinge, die du gerne machst, ist, die Füße deines Kindes zu massieren? Zum Beispiel, wenn das Kind abends im Bett liegt, kurz vorm Schlafengehen, hast du das Bedürfnis, die Füße des Kindes zu massieren. Ihr sagt ja gar nichts. Kein Amen? Kennt ihr solche Momente? Man massiert die Beine des Kindes. Man weiß nicht, wie man sonst seine Liebe ausdrücken soll. Es ist still. Und man drückt seine Liebe aus, indem man die Füße seines Kindes massiert. Besonders wenn es klagt, dass etwas wehtut oder ähnliches und man anfängt, es zu massieren. Das macht einen glücklich, oder? Die Freude liegt in der Tat. Also, der Herr möchte dich lieben. Er möchte deine Füße waschen. Im Himmel ist er heute noch ein Diener. Als er Mensch wurde, nahm er die Form eines Dieners an. Aber auch im Himmel, obwohl er verherrlicht ist und ihm alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben wurde, bleibt er ein göttlicher Diener. Er ist immer noch ein Diener. Er möchte dir immer noch dienen. Eines der schönsten Gesetze im Alten Testament kommt gleich nach den 10 Geboten in 2. Mose 20. Hier tauchen die 10 Gebote zum allerersten Mal auf dem Berg Sinai auf, wo sie Mose gegeben wurden, um sie dem Volk zu übermitteln. Das ist der Moment, in dem man die 10 Gebote zum ersten Mal sieht. Was ist das nächste Kapitel? 21. Dieses hier ist 20, oder? Das nächste ist also 21, klar? Und dort steht ein sehr schönes Gesetz. Der allererste Vers besagt, das sind die Rechtsbestimmungen, die du den Israeliten vorlegen sollst. Wenn du einen Knecht hast, einen Sklaven, einen Diener, den du erworben hast, in jenen Tagen war es ihre Kultur. Und Gott nutzte diese Situation, um ihnen etwas über seine Liebe beizubringen. Dort steht, dass der Diener nur 7 Jahre dienen darf und dann frei ist. Aber der Diener fühlt sich von seinem Herrn so gesegnet, dass er gar nicht frei sein will. Und der Herr hat ihm seine Frau und seine Kinder gegeben. Wenn er frei wird, muss er sie zurücklassen. Alles, was der Herr gegeben hat, muss er zurücklassen. Als freier Mann muss er ganz von vorne anfangen, ohne die Gaben des Herrn. Sagt er jedoch, ich liebe meinen Herrn, ich liebe meine Frau, meine Kinder. Ich will nicht frei sein, dann nimmt der Herr ihn und nagelt sein Ohr an den Türpfosten. Was bedeutet, dass er von nun an etwas im Ohr tragen wird, oder? Nichts Schlimmes. Ihr tragt ja zum Teil auch Ohrringe und so. Sogar einige Männer. Das bedeutet nicht, dass man ein Sklave ist. Aber in jenen Tagen war es ein Zeichen. Diese Person entschied sich zu bleiben, weil sie sagte, ich liebe meinen Herrn. Denkt Gott hier an Sklaven? Nein. Spricht er von Herren und Sklaven? Nein. Er spricht von seinem Sohn und sich selbst. Jesus kam als Mensch auf die Erde und sah die Gemeinde, für die er sterben würde. Die Menschen, die gerettet werden sollten. Und weißt du, was Jesus gesagt hat? Ich liebe meinen Herrn. Ich liebe dich, Vater. Und ich liebe meine Jünger. Und ich liebe meine Leute. Und ich will nicht frei sein. Mit anderen Worten, im Garten Gethsemane traf er eine Entscheidung. Willst du zurück? Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und er blieb. Er wusste, dass er in wenigen Stunden am Kreuz hängen würde. Er entschied sich. Es war eine freie Entscheidung. Und am Kreuz hängend wurde er durchbohrt, genau wie das Ohr des Dieners durchbohrt wurde. Und dann steht in 2. Mose 21, er bleibt für immer ein Diener. Amen. In unserem Fall bleibt Jesus für immer ein Diener. Wem dient er? Den Engeln? Nein, die Engel brauchen diesen Dienst nicht. Sie sind da, um dir zu dienen. Sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil erben sollen? Er möchte dir dienen. Aber du bist jeden Tag selbst am Dienen. Du dienst dir selbst, anderen Menschen, deinem Chef, den Bedürfnissen deiner Firma. Du bist ständig am Dienen, statt seinen Dienst anzunehmen. Den bedeutendsten Dienst von allen. Den Dienst der Liebe, das Wirken der Liebe. Du könntest zum Herrn kommen und sagen, Herr, ich bin erschöpft, aber jetzt komme ich zu dir. Manchmal musst du nicht mal eine Bibel aufschlagen. Es reicht oft schon zu sagen, Herr, ich komme zu dir, so wie Maria es tat, denn das ist das Wichtigste. Alles, was ich heute getan habe, war nicht so wichtig. Das hier ist das Wichtigste. Herr, ich möchte einfach deine Liebe empfangen. Ich möchte neue Kraft tanken. In letzter Zeit bin ich oft sehr müde, Herr. Ich brauche eine frische Ladung Gesundheit, Jugend, Kraft, Energie, göttliche Energie. Ich brauche eine Erneuerung. Und wenn er dich dann dazu führt, die Bibel aufzuschlagen, dann gibt er dir ein reinigendes Wort. Du sagst, Herr Jesus, meine Füße sind schmutzig, ich fühle mich beschmutzt. Ich habe Dinge gehört, die nicht gut waren. Meine Gedanken waren oft sehr weltlich. Mein Geist ist staubig geworden. Bedenke, der Körper des Menschen wurde aus dem Staub der Erde geschaffen. Sein Geist jedoch ist wunderbar, erschaffen aus Gottes Atem. Aber seine Füße sind immer schmutzig. Warum? Right? Always. Sie symbolisieren deinen Weg auf dieser Erde. Du wirst ständig befleckt. Welcher Teil von dir wird am schmutzigsten? Deine Füße. Sie repräsentieren deinen Körper, der aus dem Staub der Erde gemacht ist. Und als Adam fiel, sagte Gott zur Schlange, verflucht seist du unter allen Tieren, auf deinem Bauch sollst du kriechen. Das lässt uns vermuten, dass die Schlange ursprünglich aufrecht stand. Sie hatte Füße, oder? Manche behaupten, sie hätten bei Schlangen rudimentäre kleine Füße entdeckt, was auf Evolution hinweist. Nein, das ist keine Evolution. Die Bibel sagt, die Schlange stand einst. Die Affen sind immer noch da. King Kong ist immer noch da, nicht wahr? Okay. 35 Millionen Jahre? Wer weiß das schon genau? Vielleicht sind es 34 oder 36. Wir reden oft so selbstsicher, ohne die genauen Fakten zu kennen. Aber das ist ein anderes Thema. Es ist nicht wirklich relevant für das, worum es mir hier geht. Denn ich will euch nur sagen, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und der Körper des Menschen wurde aus dem Staub der Erde geformt. Als Adam fiel, verfluchte Gott die Schlange und sagte, auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Seht ihr? Staub sollst du fressen dein Leben lang. Was ist die Nahrung des Teufels? Staub. Staub. Woraus besteht der Körper des Menschen? Aus Staub. Okay, so Wenn also Jesus den Jüngern die Füße wusch, war das Ganze symbolisch, ein Bild. Was hat er von ihren Füßen abgewaschen? Staub. Spannend, oder? Ich habe das gerade erst recherchiert. Als Jesus den Jüngern die Füße wusch, steht da, darauf goss er das Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Er hat nicht nur ihre Füße gewaschen. Kennt ihr das, wenn ihr abends vor dem Schlafengehen die Füße in warmem Wasser wascht? Meine Mutter, meine Großmutter und meine Urgroßmutter haben immer gesagt, wenn man vor dem Schlafengehen die Füße wäscht, hat man keine Albträume. Das ist ein alter Spruch der Peranakan, der Baba-Leute. Wenn du deine Füße vor dem Schlafengehen wäschst, dann hast du keine Albträume. Amen. Du musst jetzt nicht Amen sagen. Das ist nicht so wichtig, okay? Du stellst mich auf die Probe, Pastor Prinz. Aber es fühlt sich so erfrischend an. Wenn die Füße aber nass sind, ist das nicht so toll, oder? Du wäschst sie, es fühlt sich erfrischend an, aber es ist doch schön, wenn jemand ein Handtuch nimmt und deine Füße abtrocknet. Das ist doch der beste Teil, oder? Man fühlt sich so geliebt, wenn jemand auch zwischen den Zehen trocknet, so sauber. Auch ohne komplettes Bad. Aber bitte, dusche dich auch ganz. Sag nicht, ab jetzt wasche ich nur noch meine Füße, das habe ich von Pastor Prinz gelernt. Amen. Nein, bitte ganz duschen. Jedenfalls fühlt man sich nach einer Fußwaschung so gut, so erfrischt, besonders wenn die Füße auch noch abgetrocknet werden. Es ist interessant, dass dieser Schurz im Griechischen Lention ist. Lention bezieht sich immer auf ein Leinentuch. Warum erwähne ich das? Weil in der Bibel, im Buch der Offenbarung steht, dass Leinen die Gerechtigkeit der Heiligen, der Gläubigen symbolisiert. Mit anderen Worten, das Wasser steht für das Wort Gottes. Also wenn er deine Füße mit dem Wasser, also mit seinem Wort, wäscht. Jedes Mal, wenn wir zu Jesus kommen, gibt er uns ein Wort. Er spricht zu dir. Oder durch das Wort der Bibel, das du gerade liest. Vergiss nicht, du kommst nicht zu ihm, um zu geben. Du machst deine stille Zeit nicht, um deine Pflicht zu erfüllen, um sicherzustellen, dass du mit deinem Bibelleseplan im Zeitplan bleibst, Sonst bringt dir das Ganze nichts. Nein, du kommst zu ihm in dem Wissen, dass er dich überschüttet. Und da gibt's nichts Vergleichbares, glaub mir. Ich gehe zu Jesus und das, was er eigentlich dir geben wollte, das bekomme ich. Macht dich das wütend? Was du hättest bekommen sollen, hättest du bekommen, wenn du Zeit mit ihm verbracht hättest. Er hat es mir gegeben, weil er sagt, es wartet niemand auf mich und ich bin so voll. Ich bin die Liebe in Person. Ich möchte geben, ich möchte ausgießen. Ich habe so viele gute Dinge, perfekte Dinge, die wirklich befriedigen. Aber sie wollen sie nicht. Sie haben keine Zeit zum Empfangen. Sie sind zu beschäftigt damit, für sich selbst zu sorgen. Nimmst du es? Und ich sage, Herr, Herr, immer her damit. Das sage ich bewusst, um dich anzustacheln. Er hat natürlich noch genug übrig. Aber glaub nicht, dass Gott dir im Vorbeigehen etwas geben kann. Es ist sehr schwer, im Vorbeigehen etwas zu geben. Eines der größten Probleme ist die ständige Unterhaltung durch soziale Medien. Ständiges Amusement. Das Wort Amusement hat eine interessante Bedeutung. Das A am Anfang negiert immer, was danach kommt. Also trenne das A von Muse. Weißt du, was Muse im Englischen bedeutet? Nachdenken. Die heutige Welt, vor allem die jungen Leute, die in diese Ära hineingeboren wurden, finden immer mehr Dinge zur Unterhaltung, um ihren Kopf abzulenken. Wir haben keine Zeit mehr zum Nachdenken. Ein Psalmist schreibt, während ich nachsann, entflammte das Feuer, dann sprach ich mit meiner Zunge. Das ist der Schlüssel zu einem kraftvollen Dienst, das Nachsinnen. Während ich nachsann, entflammte das Feuer, dann sprach ich mit meiner Zunge. Das ist der Schlüssel für wirkungsvolles Predigen. Während ich nachsann, entflammte das Feuer. Wenn du kein Feuer hast, das brennt, dann vermittelst du nur Wissen. Es wird nicht dasselbe sein. Hört ihr, Leute? Also ohne das A hat man das englische Wort Muse, Nachdenken, Nachsinnen. Setzt man das A davor, bedeutet es was? Ein Mangel an Nachdenken oder Nachsinnen. Amusement, nicht Nachdenken, einfach machen. Wusstest du, und das ist eine Tatsache, du kannst es überprüfen, dass Demenz und Alzheimer auf einem Rekordhoch sind? Immer mehr Menschen haben dieses Problem. Ich vermute, das ist meine eigene persönliche Überzeugung, dass es viel mit den jüngsten Entwicklungen der Welt zu tun hat. Was ist in die Welt gekommen, das dazu geführt hat? Wir verstehen nicht, warum wir es mit unserer modernen Medizin und all den Durchbrüchen nicht in den Griff bekommen. Tatsächlich steigt die Anzahl. Warum? Mein Geist, der irgendwie schneller ist als mein Kopf, sagt mir, es liegt an der ständigen Beschäftigung mit dem Fernseher, mit den Geräten, mit all diesem Kram. Unser Kopf hört einfach auf zu denken. Selbst Telefonnummern muss man sich nicht mehr merken. Einmal habe ich zu meiner Frau gesagt, deine Nummer ist so und so, oder? Und sie meinte, hä, du kennst meine Nummer nicht? Gott sei Dank fiel sie mir doch noch ein. Denn sie ist eigentlich gespeichert unter, okay, ich verrate jetzt nicht unter was genau. Was Romantisches. Ich muss nur darauf tippen, das war's. Und sie erzählte mir, weißt du, ich habe mir einige Nummern von Leuten gemerkt. Und sie hat sie einfach so aufgesagt. Sie hat sich das zur Gewohnheit gemacht. Das ist ein kleiner Denkanstoß, okay? Wir lassen andere ihr Leben leben und wir sitzen da stundenlang, wie versteinert. Nächste Folge. 4 Stunden. 5 Stunden. Dann schlafen wir und es läuft immer noch in unserem Kopf. Dann wachen wir auf. Nächste Folge, nächste Episode. Wir denken einfach nicht mehr nach. Lesen ist gut, die Bibel lesen, Bücher lesen, das Lesen an sich ist gut. Es regt deinen Geist an. Du willst doch nicht, dass dein Geist einrostet, oder? Fernsehen regt deinen Geist nicht an. Und all diese TikToks, Social Media, Instagram und der ganze Rest. Da gibt es Leute, die sich ständig neue Methoden ausdenken, um vor allem die Aufmerksamkeit der jungen Leute zu fesseln. Sie dürfen nicht mehr nachdenken, ernsthaft nachdenken. Du denkst nur noch das, was wir dich denken lassen. Lass dich also nicht einschränken, nicht binden, als ob ein Wesen deinen Kopf festhält. Weißt du, was ich meine? Einige von euch reden so. Siehst du, du kannst nicht mal mehr vernünftig reden. Okay, zurück zur Geschichte. und sie mit dem Schurz zu trocknen. Das Wort ist Lention, okay? Ich habe mir das Wort trocknen genauer angeschaut. Ich komme jetzt zum Schluss. Denk mal über das Wort trocknen nach. Der Herr ließ mich dieses Wort nachschlagen und ich war gesegnet. Denn das Wort trocknen ist ekmasso. Ekmasso. Was ist ekmasso? Ekmasso setzt sich aus zwei Wörtern zusammen. Ek und masso, griechisch. Ek bedeutet heraus, weg von. Und masso? Masso bedeutet verschlingen. Es ist das Wort für essen oder verschlingen. Und was bedeutet Ek? Ek steht für was? Weg von, befreit von, dem verschlungen werden entkommen. Also wäscht er dir die Füße und trocknet sie dann ab. Nachdem er deine Füße gewaschen hat, sind sie nicht mehr staubig. Kein Futter mehr für den Teufel. Amen. Und er benutzt die Gerechtigkeit der Heiligen, richtig? Mit was trocknet er deine Füße? Mit einem Bewusstsein von Gerechtigkeit. Am Ende der Fußwaschung bleibt immer dieses Bewusstsein von Gerechtigkeit. Du hast ein frisches Gefühl von Sauberkeit. Du hast das frische Gefühl, dass er, wenn er dich ansieht, keine Fehler bei dir sucht. Hörst du? Einige der Dinge, die du tun kannst, sind folgende. Jesus stieg hinab. Ich zeige dir, was du tun kannst. Dann sagte Petrus, nachdem Jesus gesagt hatte, was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht, auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Okay, nicht in mir, das wäre Erlösung. Aber Petrus ist ja schon erlöst. Deshalb mit mir. Das bedeutet, du kannst nicht mit mir gehen. Du bist immer noch ein Gläubiger, aber es gibt keine gemeinsame Arbeit, kein gemeinsames Leben, keine Gemeinschaft. Lerne, meine Liebe jeden Tag zu empfangen, mein Wort. Hörst du? Denk an das Wort, das reinigt in Johannes 15. Dieselbe Erfahrung im Obergemach. Sie sind immer noch da, als Jesus später sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Dann sagt er, jetzt seid ihr rein. Das ist kein Tadel, es ist kein neues Gesetz. Es gibt allerdings schon ein neues Gebot, das Jesus im Obergemach gibt. Weißt du, wir konzentrieren uns so sehr auf die 10 Gebote und legen auch so viel Wert auf die Bergpredigt. Wer von euch hat schon von der Bergpredigt gehört? Na gut, ein paar von euch. Sehr schade. Nochmal, wer von euch hat von der Bergpredigt gehört, seitdem er Christ ist? Wer von euch hat von der Predigt im Obergemach gehört? Weniger. Das trifft auf so gut wie jeden Christen zu. Sie kennen die Bergpredigt besser als die Predigt vom Berg Zion, denn das Obergemach ist vermutlich der höchste Punkt des Berges Zion. Die Bergpredigt ist eigentlich die Verfassung des Reiches, das er bringen wollte. Das ist ein Thema für sich. Bei der Bergpredigt war noch nicht die Ära der Gnade oder das Kirchenzeitalter angebrochen. Er kam, um das Reich Gottes nach Israel zu bringen. Das ist jetzt auf Eis gelegt und das Reich Gottes nimmt jetzt eine geistliche Form an. Aber hätten sie Jesus damals akzeptiert, wäre das Reich Gottes auf der Erde in Israel etabliert worden. Die Bergpredigt war also quasi die Reichsverfassung. Wir sollten eigentlich besser mit den Anweisungen für die Gemeinde in der Predigt im Obergemach vertraut sein. Der Predigt auf dem Berg Zion. Kommt. Come on. Denn auf dem Berg Zion wurde ein neues Gebot verkündet. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Der Schlüssel liegt genau da, so wie ich euch geliebt habe. Ich muss seine Liebe annehmen. Ich kann nicht lieben, wenn ich nicht selbst geliebt wurde. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Im Obergemach hat er eine neue Art des Betens eingeführt. Betet in meinem Namen. Bis jetzt habt ihr noch nichts in meinem Namen erbeten. Das schließt sogar das Vaterunser ein. Wir können dieses Gebet zwar immer noch beten, aber es endet nicht mit seinem Namen. Bis jetzt habt ihr nicht in meinem Namen gebetet. Das schließt das Vaterunser mit ein. Doch jetzt im Obergemach ist das Gebet für die Gemeinde dieses. Bittet um irgendetwas in meinem Namen und eure Freude wird vollkommen sein. Ich werde es euch geben. Der Vater wird es euch geben. Hört ihr? Jesus lehrte sie über den Heiligen Geist und seine Aufgaben. Alles im Obergemach. Das ist die Botschaft, mit der wir mehr Zeit verbringen sollten. Und auch die geistliche Bedeutung der Fußwaschung. All das, was ich euch hier lehre, ist Teil der Predigt im Obergemach. Dort sagt uns Jesus, was er zur Rechten des Vaters für uns tun will. Hier noch etwas, das euch segnet. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Offenbar hatte er schmutzige Gedanken und seine Hände taten böse Dinge. Also sagte er, ich bin ganz schmutzig, besonders im Kopf. Manchmal fühlen wir Christen uns so. Manchmal haben wir das Gefühl, dass unser Kopf immer noch schmutzig ist, dass wir nochmal wiedergeboren werden müssten. Hört zu, was Jesus darauf sagte. Wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße. Sondern er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Lassen wir den letzten Teil mal außer Acht. Denn dieser Abschnitt bezieht sich auf, denn er kannte seinen Verräter. Darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Er meinte damit Judas. Also streichen wir das mal. Schauen wir uns die Lektion hier an. Vers 10. Wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden. Das griechische Wort baden ist luo. Er hat bereits gebadet. Er muss nur noch seine Füße waschen. Seine Füße waschen heißt auf Griechisch nipto. Nipto benutzt man, wenn du dir morgens zum Beispiel das Gesicht wäschst. Du wäschst deine Füße. Das ist Teil deines Körpers. Das ist kein vollständiges Bad. Ein Bad ist luo. Luo. Luo. Luo. Und jetzt sagt nipto. Ich verstehe nur Bahnhof, Pastor. Genau deshalb erkläre ich es. Wer gebadet, luo ist, hat es nicht nötig, gewaschen, nipto zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Wer gebadet ist, bezieht sich auf das erste Waschen. Und dieses Wort wird auch bei der Waschung der Wiedergeburt verwendet, wie Paulus es formulierte. Das Wort waschen dort ist luo. Luo. Wir sind alle wiedergeboren. Wir sind alle ein für allemal gebadet worden. Dieses Baden kann nicht wiederholt werden. Einmal gerettet, immer gerettet. Und was, wenn ich falle, wenn ich stolpere? Dann hat er dir gerade die Antwort gegeben. Du musst nur deine Füße waschen. Und dieses Bad steht in Offenbarung Kapitel 1. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem eigenen Blut. Das Wort waschen dort ist luo. Also baden. Youngs Übersetzung gibt es folgendermaßen wieder. Und uns von unseren Sünden gebadet hat in seinem eigenen Blut. Das ist die Erlösung. Bist du im Blut Jesu gebadet worden? Dann bist du errettet. Du bist wiedergeboren. Halleluja. All deine Sünden. Gott erinnert sich gar nicht mehr an sie. Gott sieht dich ohne Anrechnung von Sünde. Du bist zwar nicht perfekt, du bist noch auf dem Weg. Es findet eine fortschreitende Heiligung statt, aber du musst in dieser Wahrheit fest verwurzelt sein, um wirklich diese fortschreitende Heiligung zu erleben. Wenn ihr Ohren zum Hören habt, nehmt das auf. Es ist wichtig. Einmal wiedergeboren, einmal durch das Blut gewaschen, brauchst du nicht ständig neu gewaschen zu werden, immer und immer wieder. Du brauchst nur das Wort. Selbst wenn deine Füße schmutzig werden, was bedeutet das? Du fällst, du stolperst. Der Teufel stellt dir eine Falle. Dann musst du umkehren. Viele Menschen beten, oh Gott, ich bekenne meine Sünden und machen dann weiter wie bisher, weil sie nicht das nutzen, was Jesus uns zur Verfügung gestellt hat. Komm zu ihm, sag, Herr, ich bin oft gestolpert, meine Füße sind sehr schmutzig. Ich lege meine Füße in deine liebenden Hände. Das fällt uns mitunter sehr schwer. Wir sind wie Petrus. Nein, du kannst meine Füße nicht waschen, Herr. Wie kannst du meine Füße waschen? Manchmal sind wir sehr zurückhaltend. Nein, das kann nicht sein. Nein, nein. Zum Beispiel, wenn jemand fragt, ein Stück Kuchen? Nein, nein, nein. Isst du, isst du. Und dann, wenn der andere tatsächlich isst, regst du dich auf. Hey, du warst gar nicht beharrlich genug. Meistens ist diese Person aus einem anderen Land und versteht unsere Bräuche nicht. Wenn uns jemand ein Stück Kuchen anbietet, sollen wir sagen, nein, nein. Man kann nicht einfach Danke sagen. Man muss sagen, nein, nein. Dann sagt der andere, doch, bitte. Aber man muss immer noch sagen, nein, nein. Beim dritten Mal, das ist der Schlüssel. Wenn du aus dem Westen nach Singapur kommst, merkt ihr das. Beim dritten Mal greift man zu. Sag, doch, wirklich, wirklich, willst du diesen Kuchen? Ach, na gut, danke. Verstehst du, das ist eine landestypische Sitte bei uns. Aber einige Leute wissen das nicht. Sie denken vielleicht, man hätte persönliche Gründe oder so. Sie kommen von woanders, sie kennen unsere Kultur nicht. Sie fragen einen, möchtest du ein Stück Kuchen? Nein. Okay. Dann esse ich's eben selbst. Deshalb musst du... Du musst jeden Tag von Jesus empfangen. Solche Dinge passieren. Ehe du dich's versiehst, wirst du auf der Straße wütend, obwohl du das nicht geplant hast, oder? Are you with me so far? Weiter mit der Geschichte. Jesus kniete sich hin. Nachdem er nun ihre Füße gewaschen und sein Obergewand angezogen hatte, setzte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Heißt das jetzt, dass wir eine Schüssel nehmen und einander die Füße waschen sollten? Ich habe nichts dagegen, wenn Leute das bei christlichen Freizeiten und dergleichen tun. Aber vergiss nicht, was Jesus sagt, hat vor allem eine geistliche Bedeutung. Angenommen, ich komme zu dir und merke, dass du entmutigt bist. Du bist voller Angst und von Sorgen belastet. Und ich spreche zu dir, okay? Es ist nicht nötig, dir ständig die Bibel vor die Nase zu halten, aber was ich weitergebe, ist trotzdem das Wort Gottes, so wie ich es gerade jetzt mache. Jetzt bist du durch das Wort, das ich dir gesagt habe, rein, weil ich immer den Herrn bitte, durch mich zu sprechen. Manchmal denke ich, wow, das war richtig gut. Ich hätte gerne Notizen gemacht, weil ich weiß, dass ich nicht so schlau bin, sondern der Heilige Geist. Er liebt dich. Er gebraucht mich, um dir zu dienen. Und ich liebe diese Art von Dienst. Es fühlt sich an, als würde ich mir selbst beim Reden zuschauen. Ich denke, du bist nicht so schlau, nicht so klug. Das erlebe ich oft, besonders beim Predigen. So bekomme ich auch selbst mehr Erkenntnis von Gott. Durch den Dienst an euch. Seine geistliche Versorgung fließt zu mir. Also danke euch, ja? Wisst ihr, seit ich als junger Mann zu predigen angefangen habe, habe ich nie eine Auszeit genommen. Aber dieses Jahr, wenn ihr mich hier und da mal nicht seht, seid unbesorgt, weil Jesus immer noch für euch sorgt, okay? Wenn ihr mich mal nicht seht, macht euch keine Sorgen. Ich bin nicht krank oder so. Ich werde mir einfach mehr freie Zeit nehmen. Denn dieses Jahr ist mein Sabbatjahr. Also, wenn ihr mich mal nicht seht, bin ich wahrscheinlich irgendwo, meist allein, weil mein Sohn ja noch zur Schule muss. Ich werde hier und da mal weggehen, um mich im Herrn zu erfrischen. Ich glaube, das werde ich dieses Jahr endlich mal machen, für die nächste Phase meines Lebens, okay? Aber ihr werdet nicht benachteiligt. Ob ich es tatsächlich schaffe, mal nicht zu predigen, muss ich noch sehen. Vielleicht werde ich durch mein Handy predigen müssen, wo immer ich bin. Wäre das in Ordnung? Darf ich zu euch durch mein Handy predigen? Man weiß ja nie, okay? Aber nur, damit ihr Bescheid wisst, viele Leute haben mir geraten und gesagt, Pastor, du musst eine Auszeit nehmen. Ein weiterer Zyklus von 7 Jahren ist gekommen. Nimm dir eine Auszeit. Außerdem werde ich dieses Jahr 30 Jahre alt. Ich glaube, ich sollte es wirklich mal in Angriff nehmen. Preis den Herrn. Okay, kommen wir zum Finale. Wenn wir miteinander sprechen, dann sollten wir uns gegenseitig die Füße waschen. Unser Gesprächspartner sollte hinterher das Gefühl haben, ich fühle mich erfrischt, nachdem ich mit dieser Frau oder diesem Mann gesprochen habe. Ich fühle mich erfrischt. Jesus gibt diese Aufgabe des gegenseitigen Erfrischens nicht nur Pastoren. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Seht ihr, was ich getan habe? Macht das auch. In der Bibel steht außerdem, ihr Männer liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Er spricht hier von Mann und Frau. Aber dann zeigt er, dass dies genau das ist, was Jesus mit uns allen gemacht hat. Er hat sich selbst hingegeben. Er hat keine Geschenke gegeben, keine Prada-Sachen oder Aramis verschenkt. Manche Frauen sagen, vergiss die Liebe, her mit dem Aramis. Mit Steinchen spielen. Kinder spielen mit Steinchen, weil sie denken, sie seien wertvoll, bis sie älter werden. Okay, egal. Hier steht, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Genau wie Jesus, nachdem er sich am Kreuz hingegeben hat. Was macht er? Er erfrischt uns ständig. Er hat uns von all den Verunreinigungen der Welt befreit. In der Welt haftet sich viel an einem. Angst, sündige Gedanken. Man hört Gespräche, die respektlos, vulgär, voller Unglauben sind. Man hört Menschen, die sich gegen Gott auflehnen. Und liebe Christen, könnt ihr bitte aufhören, OMG zu sagen? Das ist ein Missbrauch des Namens Gottes. Sei nicht wie die Welt. Das ist diese Verunreinigung. Lass sie nicht in die Gemeinde eindringen. Ich weiß nicht warum, aber es stört mich, wenn ich Christen höre, die sagen OMG, OMG. Das wird so gedankenlos hingesagt. Aber du kannst jemand sein, der seine Zunge im Griff hat. Sei nicht jemand, der gedankenlos vor sich hin plappert. Wenn du das Bedürfnis hast, so etwas auszusprechen, dann bete lieber in Zungen. Bete im Geist. Entschuldigung, ja? Also, worauf läuft es hinaus? Warum ist Jesus für uns am Kreuz gestorben? Damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei. Das bedeutet, sie durch das Wasserbad des Wortes zu reinigen und sie heilig zu machen, sie abzusondern, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln. Runzeln sind ein Zeichen des Alterns. Noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Also, das hat Jesus getan. Er hat sich für uns am Kreuz hingegeben. Jetzt ist die Gemeinde an ihrem Platz. Das sind du und ich, eine neue Schöpfung. Was brauchen wir? Er muss uns von der Welt, ihren Verunreinigungen, heiligen. Studiert man die levitischen Zeremonialgesetze sorgfältig, stellt man fest, dass in 3. Mose die Unreinheit der Menschen mit Wasser weggespült wird. Die Grundidee ist also folgende. Ich glaube, es gibt einen körperlichen Nutzen. So wie körperliches Wasser deinen Körper von Unreinheiten reinigt und dich erfrischt, glaube ich, dass das geistliche Wasser ebenfalls eine Wirkung auf deinen Körper hat. Ein Vers in Hebräer 10 sagt, wir haben unsere Körper mit reinem Wasser gewaschen. Je mehr du dich dieser Reinigung durch das Wasser öffnest, desto gesünder wirst du. Das sage ich dir, hörst du? Wenn du krank bist, höre dir Bibelverse zum Thema Heilung an. Ich habe gerade eine Lesung solcher Verse auf YouTube veröffentlicht. Lass sie die ganze Nacht laufen. Wir haben beruhigende Geräusche beigefügt und ich gebe mein Bestes, um so erfrischend wie möglich zu klingen, mit Gottes Gnade. Ich habe für die gesamte Aufnahme gebetet, dass Gottes Salbung auf ihr liegen möge. Also nimm ein Bad, so wie ich das Wort Bad benutzt habe. Du wäschst eigentlich nur deine Füße, auf Griechisch Nipto. Dann bist du plötzlich geheilt. Wir haben viele Zeugnisse. Lies die Kommentare. Du wirst sehen, dass schon viele Leute dadurch Heilung erlebt haben. Nimm die Liebe an. Das ist der gute Teil, das Wichtigste. Wenn du als Ehemann mit deiner Frau sprichst, solltest du ihr das Gefühl geben, dass du ihre Füße gewaschen hast. Immer wenn du mit ihr zusammen bist, pass auf deine Worte auf. Ohne es zu merken, werden wir oft kritisch. Ich auch, das gebe ich zu. Wir haben diese kleinen, stacheligen Worte, Worte, die verletzen und so weiter. Warum hören wir nicht einfach auf damit? Deine Worte, genau wie die Worte von Jesus an uns, sollten dazu dienen, uns zu reinigen, uns sauber und nicht schmutzig zu fühlen. Sie sollten uns nicht mit Schwere und Depression belasten und noch mehr Sorgen hervorrufen. Und was ist mit deinen Kindern? Wie wäre es, wenn du es mal als Übung siehst? Es ist so einfach für uns, ihre Fehler hervorzuheben. Wenn du danach suchst, wirst du sie finden. Im Moment scheinen alle Medien-Nieter der Welt nach Kirchengemeinden Ausschau zu halten, die sie anprangern können. Sie suchen nach dem kleinsten Fehler, melden ihn und blasen ihn auf. Überall die Gemeinden, die für die Ehre Gottes leben, berichten sie hingegen nicht. Solche Leute werden immer etwas finden, was man bemängeln kann. So ist die Welt, nicht wahr? Schlechte Nachrichten verkaufen sich gut. Und sie wollen, dass alle den Eindruck haben, alle Gemeinden wären gleich. Amen. Also, suche lieber etwas Gutes bei deinen Kindern und sage, hey, was du gerade getan hast, das hat mir gefallen. Was du gerade zu dieser Person gesagt hast, war sehr nett von dir. Hey Justin, wenn du einfach so auf mich zukommst und mich umarmst, das liebe ich, das ist toll. Und jetzt verstehe ich, warum Gott will, dass wir bei ihm sind. Es bereitet uns Eltern auch Freude, dich einfach nur zu halten. Du musst nichts sagen, sei einfach da. Wenn ein Kind etwas richtig macht, sagen wir oft nichts. Aber wenn es einen Fehler macht, sagen wir, weißt du was, das muss ich dir sagen. Als dein Vater muss ich dir das sagen. Mach das nicht, tu das nicht. Klar, wir sehen das zwar und wir lieben sie, wir wollen, dass sie lernen. Das sind die Momente, in denen wir von ihrem Konto abheben. Wenn du dein Kind ausschimpfst, ist das eine Abhebung. Wenn du immer nur abhebst, was passiert dann? Dann sind sie völlig leer, richtig? Pleite. Wir müssen auch Einzahlungen machen. Jedes Mal, wenn du dein Kind lobst, ist das eine Einzahlung. Also, wenn die Zeit kommt, um eine Korrektur vorzunehmen, sollte sie immer kleiner sein als die Einzahlung. Dann wirst du gut zurechtkommen. Also versuche es diese Woche, wenn du kannst. Finde etwas Gutes und sag es. Sag es deinem Kind. Mach das auch bei deiner Frau. Sag es. Ich liebe, wie du mich liebst. Ich liebe, wie deine Augen sich schließen. Ja, Pastor, schließe. Okay. Wenn ich singe, wollt ihr alle, dass ich endlich zum Schluss komme. Preist den Herrn. Ich lasse euch jetzt gleich gehen. Aber vielleicht gibt es jemanden unter euch, der diese besondere Reinigung, für die Christus am Kreuz gestorben ist, noch nicht erfahren hat. Er hat sein Blut für all unsere Sünden vergossen. Sein Blut ist königliches Blut. Sein Blut ist ohne Sünde. Sein Blut ist heilig. Und nur dieses Blut kann unsere Sünden wegwaschen. In der Bibel steht, er liebt uns und hat uns mit seinem eigenen Blut von unseren Sünden reingewaschen. Also, lieber Zuschauer, hast du schon dieses Bad genommen? Bist du schon in dem Bad gewaschen, das all deine Sünden durch sein Blut wegspült? Falls nicht, möchte ich dir jetzt die Gelegenheit dazu geben. Dieses irdische Leben geht vorüber. Tief in unseren Herzen wissen wir alle, dass es eine geistliche Welt gibt. Und diese Welt ist sogar noch realer. Du wirst es an dem Tag merken, an dem dein Herz aufhört zu schlagen. Wir werden weiterhin zum Himmel schauen, denn Jesus kommt zurück, um uns zu holen. Alle Köpfe geneigt, alle Augen geschlossen. Wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, sprich mir das folgende Gebet nach. Und Jesus Christus, der Sohn Gottes, wird in dein Leben treten. Beten wir gemeinsam. Vater im Himmel, ich danke dir, obwohl ich ein Sünder bin, sagt dein Wort, dass Christus für Sünder gestorben ist. Du hast mich geliebt, als ich am schlimmsten war. Und du hast deinen Sohn Jesus Christus gesandt. Er ist für all meine Sünden am Kreuz gestorben. Als all meine Sünden am Kreuz vergeben und weggewaschen waren, hast du Jesus von den Toten auferweckt. Das ist das Zeugnis, dass ich vor dem himmlischen Gericht für gerecht erklärt wurde. Jesus Christus ist mein Herr und mein Erlöser. Danke, Vater, im Namen von Jesus. Und alle sagen Amen. Lasst uns alle aufstehen. Halleluja. Haltet den Segen des Schutzes nicht für selbstverständlich, okay? Wir wollen Gottes Schutz bewusst in Anspruch nehmen. Wir wollen ihm bewusst vertrauen, ihm, der uns liebt, dass er für uns sorgen wird, okay? Und wir wollen bewusst unter dem Schutz des Blutes bleiben, unter der Reinigung durch das Wasser des Wortes. Gott wird euch erfrischt, stark und gesund halten, okay? In dieser Woche segne der Herr euch und eure Familien mit den Segnungen Abrahams, mit den Segnungen aus 5. Mose 28. Denn Christus hat uns von dem ganzen Gesetz, von jedem Fluch dort erlöst. So mögen die Segnungen aus 5. Mose 28 in dieser Woche auf euch und eure Lieben kommen. Der Herr lasse sein Antlitz über euch leuchten, wie er es schon durch das Werk Jesu Christi tut, der euch stets freundlich gesinnt ist. Er gewähre euch große Gunst in den Augen aller, die euch sehen. Der Herr erhebe sein Angesicht über euch und euren Lieben und schenke euch und euren Lieben seinen wunderbaren Shalom-Frieden, sein Wohlbefinden und seine Vollkommenheit im Namen des Herrn Jesus Christus. Und alle Kinder Gottes sagen Amen. Gott segne euch. Bis zum nächsten Mal.